wenigen Sekunden beginnt die Show, die nur für euch gemacht ist. Wörthersee, die Literatursendung bei Radio Flora. Das ist eine große Sache, die Sie da entwickelt haben. Wörthersee. Raffiniert. Hallo und herzlich willkommen bei der allerletzten Wörthersee-Sendung. Mein Name ist Fabian Kösters und dies hier ist ein Musikprojekt mit Namen Grass. Thank you. Bei Wörthersee hört ihr heute ein Interviewporträt mit Norbert Schliewe. Schliewe ist Künstler, Erfinder, Schreiner und Regisseur. Zurzeit reist er mit einem Bus durch die Lande und führt seine Lichtillusionsmaschinen vor. Diese Geräte basieren auf einer Erfindung von Paul Nipkow, der 1883 mit seinem sogenannten elektrischen Teleskop ein mechanisches Bildaufzeichnungsverfahren ersonnen hat. Dieses nutzt rotierende Scheiben, die Nipkow-Scheiben, zur Aufzeichnung. Schliewe experimentiert bei seiner Arbeit mit verschiedensten Abwandlungen dieser Scheiben. So macht er aus CDs selbstgravierte Schallplatten, zeichnet optische Signale auf Minidisc auf und vieles mehr, aber das erzählt er besser selber. Das Interview führte Typ O, der Schliewe zufällig in Kassel auf der Straße getroffen hat. Typ O schreibt einen Blog mit Namen Provisorium, welches unter www.blogmich.de/provisorium erreicht werden kann. Die Musik kommt von Pierre Ménard Edrun, Antanas Jasenka und dem Projekt Grass. Diese Sendung wird unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht, was bedeutet, dass sie frei weiterverbreitet werden darf, sofern die Lizenz dieselbe bleibt. Näheres hierzu und weiterführende Links findet ihr unter www.wörthersee.ch.vu. Heute auf dem Weg ins Café ein Mann am Straßenrand, vor ihm ein Dreibeinstativ, am Boden ein Koffer, aus dem Kabel kommen und auf dem Stativ ein weiterer Koffer, an dem sich eine große Scheibe dreht. Norbert Schliewe nimmt mit einem Gerät, was man am ehesten als selbstgebauten Videorekorder bezeichnen könnte, bewegte Bilder auf, speichert sie, entweder auf einem Audio-Minidisc-Rekorder oder sogar auf Messingscheiben und spielt sie wieder ab. Paul Nipkow hat das Verfahren nie realisieren können und die 20er Jahre, die 30er haben mal tatsächlich BBC und auch in Deutschland Versuche gekannt, aber alles im Rahmen von Studio und blieb alles stecken. Nipkow hat das nie realisiert? Der hat das zu seinen Lebzeiten nicht realisieren können. Das heißt, als er alt war. Ich glaube, weil die Sensoren nicht zur Verfügung standen exakt, eigentlich. Exakt, sie haben aber ein Wissen. Naja, ich bin Ingenieur. Der hat die Solarzelle nicht gehabt, sagen wir mal. Der hatte so meines Wissens Selen, das war 20.000-fach unsensibler. Wie schön, unsensibler. Was nehmen die für Sensoren? 3,50 Euro Solarzelle aus dem Elektronikladen, ja. Sind gut, die wir machen genug? Natürlich. Ja gut, die Schnelligkeit spielt hier keine Rolle. Wir haben es ja mit einem ganz, ganz langsamen Verfahren zu tun. Die Scheibe dreht sich, da kann man sich zwar mit wehtun, deswegen das Chassis hier, aber... Das sind 12 Bilder pro Sekunde, das bedeutet in Umdrehung 792 pro Minute. Ja. Die ist angedockt mit einer Schallplatte, das heißt, dieses Teil ist nicht nur Hier mache ich aus Ökonomiegründen einen Sprung und gehe ins moderne Zeitalter. Auch schon wieder überholt. Minidiscs sind meine. Ja, ich habe es gesehen. Die Aufzeichnung ist Minidisc. Das heißt, die Helligkeitssignale von der Solarzelle zeichnen Sie als Analogwert mit oder dann digital mit dem Minidisc-Recorder auf. Ja, ist das richtig? Eine reine. Ich habe tatsächlich auch eine Maschine, naiv wie man ist, am Anfang gebaut, die diesen Schallplattenaspekt auch direkt im Apparat drin hat. Ich habe heute Morgen noch gelötet, sehen Sie? Die Lötchen, wenn die da einem reinfallen und schwupps. Ne? Ja. Ja, und aber nicht zu handeln. Da kommt jemand und macht mal so oder das war einfach und 30 Kilo nicht zu machen. Ja. Jetzt Ökonomie, wie gesagt, auf Minidisc werden die Signale aufgezeichnet, dann im Bus. Ich lebe in einem Busreise, bin nur unterwegs. Sie haben nur den Bus? Nichts anderes als Bus, Studio. Und dann wird das auf eine Schallplatte, auf Messing übertragen und da kommt wundersam was ganz Tolles dazu, analog. Und analog heißt vergleichend und das Analoge, da halte ich Reden drüber, wenn Sie wollen, 2 Stunden, hat eine bewahrende Eigenschaft. Diese Schallplatte wird so, sie nicht mit dem Messer drauf rumkratzen, nicht kaputt gehen. Verstehe ich. Ich kriege die mit, vor ein paar Monaten, Jahren gab es so eine Auslage bei Saturn, ja, mit Mini-Kassetten. Ja. Jetzt ist es so. Ja, ja. Und nochmal 3 Jahre, da kaufe ich die bei eBay, weil sie nicht mehr kriegen. Witzig, oder? Also irgendwann sind die Medien nicht mehr abspielbar, das heißt, man kommt nicht mehr dran. Das Was meinen Sie mit bewahren. Was will uns das sagen? Genau, da ist die Brücke. Die Schallplatte ist eine geradezu universale, hat eine universale. Woher kommt's? Aus der Einfachheit? Ich weiß es nicht. Ja. Struktur. Und wir haben in letzter Zeit haben wir nur noch zu leisten von solchen Dingen, die Erinnerung weiterzugeben. Das heißt, wir müssen wenigstens den Leuten noch sagen, wie es funktioniert. Benutzen können die das nicht mehr. Ja. In 10 Jahren finden sie in ihrem Computer keinen Schlitz mehr, um noch eine CD reinzuschieben. Ja. So können Sie, mein Steuerberater, der hatte im Jahr 1984 mit solchen Scheiben angefangen, 5 Megabyte. 8 Zoll-Disketten, ne? Hat der Mann, der das eingebaut hat, gesagt, haben wir für immer. Der Mensch ist größenwahnsinnig, neigt aber dazu, sich zu überschätzen. Herrlich, oder? Wenn Sie die einzelnen Komponenten nochmal ansprechen würden, die ich hier drinne sehe, dass man das so ein bisschen in der Übersicht hat. Alles totaler Schnickschnack. Sie brauchen nur diese Scheibe, den Motor. Und die Rekorder eigentlich, ne? Und die Rekorder. Das da ist nur, wie sagt man, das ist, ja, beim Abspielen brauche ich das. Wozu ist dieser Spiegel hier oben? Das habe ich noch nicht verstanden. Wenn man von oben guckt. Ah, okay. Cool, ne? Super, das gefällt mir gut. Alles eine Frage der, ich habe kein Signal, woher kommt das? Eine Frage des, der Erfahrung. Man macht die Erfahrung, dass man da irgendwie die ganze Zeit so guckt und dann irgendwann macht man sich mal eine Stunde Arbeit und überlegt sich. Wie lange arbeiten Sie an dem Gerät schon? Also, das ist eine sehr, sehr, da fängt es an, unökonomisch zu werden. Ich liebe dieses Wort. Also, ich habe null Ahnung gehabt. Ich war ein guter Mechaniker, aber ich war überhaupt nicht elektronisch bewandert und hatte im Jahr 95 den ersten Gedanken und bin im Jahr 2000 fertig geworden, dass ich damit auf die Straße gegangen bin. Das war allerdings witzigerweise gar nicht in Deutschland. Und dann war ich nur im Ausland. Da hatte ich Succes. Da bin ich mehr oder weniger rumgereicht worden. 3 Jahre war ich im Ausland. Und jetzt kommt die schöne Geschichte. Seit ich in Deutschland bin, fällt es schwer. Es ist hier das falsche, ich weiß nicht, Publikum will ich nicht sagen. Die Leute sind genauso interessiert. Die Kuratoren, Kuratorinnen, die einmal ein Event machen, ja? Die mal sagen, wow, das sagen die alle, wow. Dann gehen die aber wieder, entschuldige, ich will niemanden mit Namen nennen. Die wissen alle, wer gemeint ist. Und dann gehen die wieder, es sind so viele. Und dann wissen die nicht, in welche Kiste die da reintun sollen. Ja, sagen wir mal, eine Redakteurin oder ein Redakteur, die haben dann diese 7 Fernsehschachteln. Das ist ja ein ernst gemeinter Ansatz. Die brauchen ja ihre. Aber dann wissen sie nicht, wo rein. Da passe ich nicht ins Doku, nicht ins Fernsehspiel, natürlich nicht in Sport, in gar nichts passe ich rein. Experimentell gibt es nicht mehr. Alles, ja, können Pfeife rauchen. Also falle ich da raus. Ist nicht richtig elektronisch, ist nicht richtig mechanisch, von allem so ein bisschen. Und so passiert mir das in jeder Disziplin. Auch die Galerie hat es ähnlich schwer, die kann nichts verkaufen, ich habe nichts zum Mitnehmen. Was, ja. Sie laufen ja mit der Aufnahme mit dem MP3-Rekorder jetzt eigentlich auch in die Richtung, in eine Sackgasse. Gibt es denn da einen Ansatz, jetzt mechanisch aufzuzeichnen, direkt mechanisch aufzuzeichnen? Ja, den Ansatz, den kann ich Ihnen zeigen. Der Ansatz heißt aber, man kriegt ein Buckelkreuz. Ja, also klar, ich habe das gemacht, 2 Jahre lang. Da habe ich aber hier eine Maschine stehen, da braucht man im Prinzip einen Assistenten. Ja. Oder eine Assistentin. Und das habe ich nie hinbekommen. Ja. Zu zweit. Und wie haben Sie da aufgezeichnet? Dasselbe Verfahren, nur das ganze Ding. Da ist in der Mitte hier ein Schallplattenspieler und die Maschine ist halt entsprechend voluminös. Und dann haben sie da so einen Stichel und der graviert dann original. In da Kunststoff oder in Wachs? Oder Messing. Direkt ins Messing. Ja, ja, volle Kanne. Teuer natürlich, wird alles selber hergestellt in meinem Bus, steht da oben. Poliermaschinen, Schneidemaschinen. Das heißt, Sie haben jetzt hier die Aufnahmeeinheit. Da ist letztlich nur die Solarzelle dahinter. Die wird durch das Loch abgeblendet. Das ist die Solarzelle. Mhm. Und dann machen wir, Ihnen brauche ich das jetzt nicht groß zu erklären, diese Löcher, die sind ja in Spirale gebohrt. Das heißt, es gibt ein Loch 1, Loch 2, Loch 3 bis Loch 60. Mhm. Und auch ein Novum im Prinzip, damit man das gemeinsam quasi in eine Maschine integrieren kann, rücke ich einfach den Abspielprozess um 3 Löcher weiter. Mhm. Dann vergeude ich quasi 2 Löcher nach rechts. Aber dann habe ich den Bildschirm quasi direkt über der Solarzelle und brauche das nicht ständig abzufriemeln und da wieder hinzu. Umzubauen. Ja. Und der Antrieb ist ein normaler Gleichstrommotor. Das sind alles Objekte, Geräte, Gerätschaften, die sind nahezu ausschließlich der Restekiste der Flohmärkte entnommen. Versuchen Sie gezielt in dieser dritten Generation zu arbeiten? Ja, auf einem anderen Sektor, in dem hier nicht. Hier nehme ich, was ich kriegen kann. Das heißt, Sie verfolgen aber keinen irgendwie gearteten ökologischen Ansatz, dass Sie sagen, Sie wollen auf jeden Fall recyceln oder aus dritter Hand arbeiten? Rein, wenn, dann rein künstlerisch, weil genau. Diese... Ich habe noch in meinem Buschen Maschinen stehen, die machen zum Beispiel auf CDs, also so Wegwerfartikel, ja, die man so in Heft-CDs und daraus kann ich kleine Schallplatten machen. Ja. Mit Kindern mache ich ganz viel und auf der Straße so Giveaways, aber wertvoll sind die ja, weil da ist dann eine Stimme drauf und dann sage ich, take care about it. Und dann kriegen die auch noch ein Tütchen, schönen Namen drauf. Und dann ist das auch was Wertvolles. Das heißt, Sie nehmen auf die CD, auf die bespielten CDs, mechanisch eine Gravur, ja, wie man das halt so macht. Das mache ich mit Kindern, die können am Schluss, bauen die das selber, 6-Jährige. Mhm. Ganz simple, tun wir mit einer Tüte, tun wir vorne eine Nadel und dann wird da reingebrüllt und dann können wir das da drauf kratzen und schon wieder hören. Ja, auch ja. Ganz simpel. Das heißt, denen erschließt sich dann die Technik von Schallaufzeichnung nochmal ganz anders als mit ihrem MP3-Player, den sie zu Hause vielleicht haben und auch benutzen können. Ja, erschließt sich ja überhaupt nicht. Das ist ja das Interessante. Was passiert, wenn ein Mensch ins Kino geht? Der geht ins Kino und guckt sich einen Film. Ja. Bei mir, wenn sich jemand mal seine Hand anguckt in der Performance oder so, lasse ich die Leute dann ihre Hand beleuchtet und dann gucken die. Oh, wow, wie funktioniert das? It's always the same. Dass die Leute dann das Bedürfnis haben, wie funktioniert es? Ich frage mich immer, wie sind wir gestrickt? Warum fragen wir nicht ständig, wie funktioniert das? Weil wir keine Antworten kriegen. Und wir kriegen keine Antworten. Das ist eine der Antworten, warum wir nicht fragen. Ja. Weil wir die Antworten nicht kriegen. Und da finde ich, da sind wir wieder bei der Ursprungsfrage, warum mache ich das und nicht mehr Film? Weil die sind so unglaublich wichtig, diese kleinen, pisseligen Fragen. Die machen nämlich unabhängig, frei, autonom. Mhm. Die lassen einen, das Wort will ich fast sogar ins Spiel bringen, an Demokratie wieder glauben. Mhm. Die geht uns nämlich langsam flöten. Auch witzigerweise, es gibt ja viele Strömungen, auch durch die galoppierende, ich will mal sagen, es ist nicht nur die digitale Welt, aber die digitale Natur hat eine Eigenschaft, um uns zu entfremden, ich sag's mal von uns selber. Richtig, ja. Parallel dazu, um es gleich noch ins Politische zu treiben, empfinde ich einen Zusammenhang zwischen Arbeitswelt und digitaler Natur. So sind wir ja eigentlich auch ja, in unserer Arbeitswelt. So, das ist auch eine Prägung, man ist daran gewöhnt, dass dieser Minidisc-Recorder nicht mehr zu erhalten ist und der MP3-Recorder, der ist vielleicht 4 Jahre noch so benutzbar und dann wieder auch nicht mehr. Dass man gewöhnt sich an diese Schlachtzahl mit den Produktinnovationen ja, die es im Analogen nicht gab eigentlich. Ne? Ja, und dann sagt gestern ein Drucker zu mir, ja, wir sollen uns daran gewöhnen, dass wir froh sein können, dass wir arbeiten dürfen. Ja. Früher gab es, heute gibt es Verdi, früher gab es die IG Metall, die hat noch einen Weg gefunden, um sich für Arbeiterinteressen zu öffnen. Heute ist es nur noch, ja, sei dankbar. Ja, ja, Entschuldigung, es geht immer weit, aber man kommt vom Schlöckchen zum Hölzchen. Ja, diese Entmündigung, was das Verstehen angeht, das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Ich denke, die Benutzung von solcher Technik wie Kino oder so einem MP3-Rekorder, das ist ja für die allermeisten Menschen von Zauberei nicht zu unterscheiden, sondern man benutzt das und drückt auf ein Knöpfchen, so wie man einen Zauberspruch spricht, und dann geht's. Warum es funktioniert, weiß man ja nicht. Sie kennen das Wort des Produktionsmittels. Immer wieder steht man natürlich vor einem Dilemma, wenn man als Besitzer eines Produktionsmittels oder als Benutzer eines Produktionsmittels sein Produktionsmittel kritisieren oder hinterfragen will. Irgendwo hört es auf und dann muss ich sagen, jetzt gehe ich einen anderen Weg. Selber ihre Gelatine anrühren und ihr Filmzelluloid selber gießen auf einer Platte. Nicht am liebsten, das habe ich gemacht, das ist kein Witz, natürlich. Und was passiert, da sind wir auch wieder, vorige Woche finde ich einen Nokia-Flyer, hier Handys, ja. Nokia-Flyer, 5-Megapixel-Kamera bieten die an, haben sie 10 junge Fotografinnen und Fotografen gebeten, Fotos zu machen. Und was machen sie? Denen legen sie Wörter in den Mund, haben die nie gesagt. Aber jeder sagt gebetsmühlenartig das Gleiche. Fotografie ist Bullshit. Auf der ersten Seite wird die analoge Fotografie etwa mit den Worten: Ich musste meine Hände in stinkende Chemiebäder tauchen. Hm. So wie früher die Tante Tilly. So. Na, in jedem Religionskrieg baut man doch die neuen Kirchen auf den Schutthalden der alten. Das ist doch das Gleiche. Ich habe in Ilmenau mit den Medienstudenten, eine Universität für Medien. Und dann standen die da auf dem Campus und guckten da rein und sagten, ja, unser Professor hat uns mal Nipko erzählt. Er hat gesagt, das wäre scheiße. Und dann fingen die an, vor meiner Maschine eine halbe Stunde rumzutanzen, bis denen ihre Glocke wieder läutete. Was doch toll war. Mhm. Ja, und haben sich eine Lektion, aber auch abgeholt, freiwillig dann. Und was habe ich davon? Succes natürlich, weil ich merke, die denken vielleicht mal ein Tickchen nach, wenn ihnen wieder mal einer was erzählt. Was war die Faszination für die Studenten? Was war das? War das authentisch, weil sie die Bildspeicherung beobachten konnten? Warum sind die davor rumgetanzt? Ich rede weiter, während ich das ihnen reinziehe. Die haben das... Ich meine, wenn sie die Videokamera hingestellt hätten, die haben den Rückschritt, die Anarchie dieses Rückschritts begriffen. Ja. Mit den gleichen Produktionsmitteln. Wir haben jetzt auf der Ars Electronica in Linz die Trickfilme uns angeschaut und waren überrascht, wie ähnlich die ganzen Filme sich waren. Die alle animierten Figuren sahen gleich aus. Die hatten die gleiche Physiognomie, die gleichen Köpfe. Man konnte ganz deutlich sehen, dass die ganz ähnliche Produktionsmittel verwendet haben, ne? Das ist die Prägung. Und auch die, hier, jetzt habe ich mit dem Kurator von Kasseler Filmtagen gesprochen, 5000 Filme, habe ich gesagt, woher kommen die? Sagt er, alles ausschließlich Studenten, Medienstudenten. Mhm. 5000 Filme zu einem Thema, das ist ein Hammer. Er sagt, doppelt so viel wie bisher. Und das heißt, auch die Bandbreite fällt weg. Derjenige und diejenige, oder noch, fangen wir nochmal anders an. Da ist einer gewesen bei der Documenta, der hat einen Film angefangen 1971 und hat die letzte Aufnahme gemacht im Februar 2007. Alles mit einer 16mm Kamera, sieht alles gleich aus. Wenn Sie heute mit einer Dokumentation anfangen, mit Ihrer DV-Kamera oder sei es jetzt mit einem neuen Player und damit auch nur ansatzweise den Gedanken hegen, das in 10 Jahren auch noch machen zu wollen, vergessen Sie es. Geht nicht, ja. Was das allein schon bedeutet für das... für den Ausgangspunkt von Kunst, für einen Film, für einen medienschaffenden Menschen, der muss sich das quasi abschmatzen. Der kann nicht sagen, das interessiert mich, ich komme hier jedes Jahr so lange, bis ich tot bin, und dann wollen wir mal gucken, was dabei rumkommt. Komische Welt, interessant. Aber das ist eine Einschränkung für, also das Produktionsmittel schränkt dann doch ganz deutlich den Stil der Produktion an. Das heißt, bestimmte Produktionen werden nicht mehr gemacht. Es schränkt ihn ein, im Positiven, wir wollen ja auch positiv denken, es ist die Basis für den Stil. Jede Art Film hat seine Basis, auch in seine Ästhetik hat seine Basis eben auch in der Art, was das für eine Produktionsart war. Ja? Ich meine, die Veränderung von den Produktionsmitteln muss ja auch was Positives haben. Also die Filmproduktion früher war ja ganz umständlich und problematisch, und heute kann ich in den Laden gehen, kaufe mir so eine Kamera, nehme was auf und heute Abend ist es im Internet. Das ist doch auch erstmal positiv. Ja. Schneller, es ist demokratischer, ist ja auf eine Art. Jeder kann das. Ja, das ist sehr interessant. Weil wir haben jetzt eigentlich das, was wir als Studenten uns immer gewünscht haben, lasst uns in den Besitz des Produktionsmittels kommen. Wieder ein Sender, ja? Rechtsradiotheorie. Tatsächlich. Nur das, der Witz ist, man kommt zwar, ich habe als Student angefangen, Filmentwicklungsmaschinen zu bauen und Kameras. Die jetzt heute ein Produktionsmittel haben, die mit ihren kleinen Computern rumlaufen, die digitale Kamera und das da reinmachen, habe ich null was dagegen, ist völlig in Ordnung. Wenn aber einer wissen will, wie es, dann hat es natürlich keine Chance, die Person. Und wenn das jemandem wichtig ist, dann kommt er mit digitalen Medien oder mit modernen Medien natürlich nicht voran, weil dann muss er akzeptieren, dass er in Abhängigkeit produziert. Und das ist ja dann auch in Ordnung. Die Abhängigkeit, sagen wir mal, vom Apparat. Sie reduzieren den Grad der Abhängigkeit eigentlich, aber nicht auf null. Ne? Ich reduziere ihn auf einer Seite. Auf der anderen Seite habe ich ihn natürlich in aller Gänze. Meine Abhängigkeit ist zum Beispiel die, dass ich ja kein Medium in dem Sinne habe, sondern dass es völlig selbstbezogen ist. Lassen Sie das Bildsignal nochmal auftauchen, bitte. Ja, wenn ich die Hand vor das Objektiv halte. Ja. Das ist natürlich leicht dann. Ich meine, wir müssen uns ja gewahr werden, dass ja eigentlich jedes moderne Medium, das ist ja ein Scanner. Und witzigerweise funktioniert ja alles vom Bildschirm bis zum Modem, alles was Zeilen hat, ist ja alles das Gleiche. Nur da erschließt sich's nicht so schön. Ja. Hier, wenn ich das dann abmontiert habe für die jungen Leute oder fürs Publikum und dann werfen die einen Blick hinter die Scheibe und dann sehen sie die Solarzelle und dann tut man mal ein Lämplein drauf und dann macht's meck, so ein Laserpointer. Ja. Und dann ist der Zusammenhang einfach der... Ist sofort Telepalle, klar. Ja. Ja, das erschließt sich einfach sofort. Ja. Und das dann da oben drüber, dieser Lichtkasten, das ist noch der Exkurs, den die Leute, da haben sie Schwierigkeiten. Ich zeige denen dann den Lichtkasten, wenn ich das mit diesem kleinen Laserpointer da und Licht auf die Solarzelle gebe, dann geht oben drüber dieser Lichtkasten, der wird dann rot. Und dann ist es aber so, dass dieser Lichtkasten, der ist dann komplett rot, ja? Ja, das muss ja dann durch die Bohrungen quasi rausgefiltert werden, die Zeilen umgewandelt werden. Aber das verstehen werden, die Leute ja nicht. Weil dann zeige ich denen ein Bild und dann blinkt der ganze Lichtkasten ohne Scheibe. Ja, ist und doch dann kein ist Bild. Das so flackern, flackern, genau, flackern. Und dann sage ich, das bist du. Dann tue ich es natürlich ein bisschen aufs Glatter, ist sowieso noch. Dann sage ich, wieso? Sagt er dann, wieso ich? Ja, das bist schon du, nur es fehlt noch der Schlüssel, der Dekodierer. Ja. Und das ist die Scheibe, die muss sich wieder genauso schnell drehen und das Loch muss genau an der Stelle da sein, wo das Licht reingetreten ist und da muss es wieder raus. Das ist die Zuordnung zur Position natürlich ja weg. Ja? Und das ist ja da, und wenn das, wenn der Funke, wenn ich das rüberbringe, das ist auch mal eine Tagesformsache, weil da verhaspel ich mich gerne, weil das ist mir so, ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Ich will ja auch nicht immer reden und ja vor allen Dingen nicht über Technik, sondern ich will über Ästhetik reden, was das macht, wenn man Bilder hat, die nicht lügen, in einem ja demokratischen Sinne. Hier bleibt immer alles als Lüge sichtbar. Selbst wenn du hier was erkennst, wirst du immer sehen, ja, das ist nur eine Übersetzung von was. Also Sie wollen nicht in so eine pädagogische Richtung geraten, habe ich rausgehört eben. Das kommt eigentlich versehentlich mit dabei mal. Oft auch pädagogisch, wenn ich gerade diese ganzen kleinen Menschen oder jungen Menschen im Blick habe. Da erstens komme ich da nicht drum rum, zweitens mache ich es dann auch gerne. Das dann. Aber es gibt natürlich auch den Kunstaspekt und da möchte ich auch gerne mal eine Weile in Ruhe gelassen werden und dann einfach nur einfach Künstler sein dürfen. Und man schiebt mich gerne in eine Technik. Und witzigerweise vor allen Dingen halt auch meine, sagen wir mal, mein Kreis, meine Künstlerinnen, Künstlerkollegen, die oftmals auch mal nicht mehr in mein Studio gekommen sind, weil es ihnen bis hier stand, dass ich gelötet habe. Und die haben dann auch gesagt, mach doch mal wieder das, was du kannst. Du bist ja doch Bildermensch und ich fummel da. Aber da brauchen sie dann, dass, wenn ich mich nicht mehr beklatsche, abends so mache, dann würde ich sagen, dann ist finito. Aber nö, ist noch nicht passiert. Ist noch nicht passiert. Ich meine, ich bewundere absolut die Menge an Arbeit, die man sehen kann in dem Gerät. Ich habe das beim ersten Draufschauen gesehen und war sofort gefesselt. Es gibt einen Kreis von amerikanischen Kollegen, die habe ich erst vor einem Jahr ausfindig gemacht. Ich habe immer mal im Internet geguckt. Zum Anfang in 95 habe ich nichts gefunden. Und auch so im Jahr 2000 und so, bla. Und die sind ganz toll. Ich habe 10 Jahre gebraucht. Diese Maschine ist immer noch unkomplett. Ich brauchte 4 Jahre für diesen Synchron. Ich habe diesen Synchron nicht erfunden, sondern das ist alles Try and Error. Ich habe Kabel zusammengehalten und irgendwann ruckte das. Und dann habe ich gedacht, ach, wenn es ruckt, dann steht's auch mal. Und irgendwann nach 4 Jahren hat es dann gestanden, aber dann hat es immer noch so gemacht. Und jetzt aber mittlerweile steht es so. Und ich kann es nur nachbauen. Ich kann es nicht machen. Bauen, also ich habe es aufzeichnen nicht erzeugen müssen. Selber. Und das haben ist Sie rausbekommen, keine, was den Radartechniker an dieser Art von bildgebender Maschine fasziniert hat? Der kennt ja ganz andere, ganz perfekte Maschinen. Sie werden sehen, eine ganz andere Herangehensweise. Sie ist, würde ich mal zunächst mal sagen, auch wenn das vielleicht jetzt unfair ist, aber sie ist auf keinen Fall künstlerisch. Es ist keine künstlerische und die haben einen Art, das ist eine Gruppe von 300 Leuten, die bauen sich alle ihre Maschinen selber, jeder auf seine Art. Und dann machen die was Interessantes, die gehen mit einer DV-Kamera und filmen und dann tun sie mit einem kleinen 100-Kilo-Programmchen die Signale daraus generieren. Die machen also aus einem DV-Bild eine Wave. Das Quellsignal für die Nipkoscheibe. Genau, das heißt, okay, die gehen nicht auf die Straße, die haben Kabel. Die sind die lassen die erste Hälfte weg quasi. Die lassen die erste Hälfte, also so machen sie es zumindest jetzt. Der kann auch, die können das auch. Aber ja, und da hat mir dann schlussendlich ein bisschen auch da habe ich mich dann auch gescheut, mal zu kommunizieren, weil ich dann dachte, nee, das ist nicht die Baustelle, von der ich partizipieren kann. Und technisch konnte ich gar nicht partizipieren, weil die sind völlig auf einem anderen Trip. Die sind einfach perfekt. Aber dieser Bruch mit DV, das aufzuzeichnen, der tut ja weh auf eine Art, ne? Dass man denkt, hinten kommt die ganze authentische, verständliche und transparente Mechanik, Elektrotechnik. Und vorne ist hochintegrierte Elektronik. Tut's weh oder nicht? Das ist ja immer die Frage. Ich meine, ich könnte ja auch sagen, ab wann hat's weh getan? Der Edison war der Meinung, als die Nickelodeons noch gab, lass uns da einen Groschen reinwerfen und dann läuft der Film. Der hat im Leben nicht dran gedacht, das zu projizieren. Projizieren, ja. Ist dann Das ist ja auch schon so ein Prozess. Das ist der Originalframe lebt auch, wenn Sie im Kinetoskop oder im Nickelodeon das Ding sehen. Das ist ein Hammer, wenn Sie da einen Film sehen, so einen kleinen. Hm. Ich weiß nicht, warum. Es war nichts weiter als Kommerz, das aufzupushen war eine kommerzielle Angelegenheit. Die Lumières haben es nicht geschnallt. Die haben gesagt, in 20 Jahren hat der eine gesagt, der August, glaube ich, hat es gesagt. Nee, der Bruder hat es gesagt, das ist eine Marginalie-Film, wird in 20 Jahren wird keiner mehr davon sprechen. Das hat man von vielen falsch Geräten gehört. Ne? Interessant, ja, ja. Gell? La journaliste est célèbre, le larbin fidèle, l'avocat réputé, la robe du soir élégante, la séduction irrésistible, le cou exquis, le sourire chaleureux, le pas énergique. Répétez après moi. La journaliste est célèbre, le larbin fidèle, l'avocat réputé, la robe du soir élégante, la séduction irrésistible, le cou exquis, le sourire chaleureux, le pas énergique. Répétez après moi. La journaliste est célèbre, le larbin fidèle, l'avocat réputé, la robe du soir élégante, la séduction irrésistible, le cou exquis, le sourire chaleureux, le pas énergique. Sie arbeiten in irrsinnig langen Zeiträumen. Haben Sie eine Vorstellung, wo Sie in 10 Jahren sind? Ja, ich habe eine Vorstellung, wo ich in einem Jahr bin. Das kann ich Ihnen sagen. Nein, aber jetzt ernsthaft. Sie erwischen mich an einem Anfangspunkt. Das ist ganz kurios. Ich bin hier zur Documenta gewesen. Die ist jetzt schon wieder fast 4 Wochen rum. Und ich wollte nur eine Woche bleiben. Seit ich die Documenta war rum und dann habe ich mich vergraben in meinen Bus und habe nochmal Probleme gelöst. Ganz da, was Sie da sagen, das ist aber hübsch, das ist das Neueste vom Neuesten, dieser Schnickschnack hier. Alles nur der Umstand gewidmet, dass ich im Winter arbeiten will und die Sonne weg ist. Und wenn die Sonne weg ist, dann kommt Knistergeräusch hier rein. Schwächere Signale drauf, ja. Das heißt, Sie brauchen die Drosseln am Motor, um den Signalrauschabstand besser zu machen. Dann hat der blöde Pilotton, das soll alles nicht für Ihr Zuschauer, für Publikum interessant sein, aber wenn Sie den Pilotton da die ganze Zeit drin sehen, das macht... Das hat mir immer eingestreut. Und das hat immer, wenn man die ab einer bestimmten Verstärkerlautstärke, dann sehen Sie da so eine schöne Sinuskurve. Das ist nervig. Das sieht zwar hübsch aus, aber es nervt. Wo kommt der Pilotton her? Der Pilotton, der ist jetzt weg. Denn das ist keine Woche her. Mittlerweile habe ich ein Wissen und doch ein Fachwissen. Im letzten Jahr habe ich zum ersten Mal gelernt, was Gleichstrom, Wechselstrom und was das Ohmsche Gesetz ist. Das muss ich mir zwar alles wieder neu nachlesen, weil ich mir das nicht merken kann, aber ich habe es jetzt doch geschafft, wie man einen kleinen Verstärker baut, wie man mit Transistoren umgeht. Und das ist mir früher verschlossen gewesen, dieses Gebiet. Und jetzt habe ich einen neuen Pilot und der macht das nicht mehr. Ich will im nächsten Jahr auf jeden Fall nochmal diese Maschine, die ist jetzt, also ich habe meiner Freundin, meiner Dame habe ich geschrieben, die Maschine ist jetzt fertig. Das habe ich meiner Dame geschrieben. Das heißt für meine Dame... Sie wird mich in nächster Zeit nicht mehr sehen. Ja, und ich komme, weil sie hat mir Support gegeben. Sie hat mir, ich habe keine Wohnung und sie hat mir ein Plätzchen in ihrer Wohnung überlassen. Das sah dann am Anfang so aus und dann später so, ja. Da war das Klavier und da war dann, warte, ich räume es weg, Entschuldigung, störe ich dich? Nein, nein, du störst nicht. So, ja, den ganzen Winter über. Und jetzt soll das Maschinchen einfach nochmal arbeiten. Gestern hat das Maschinchen eine Entwicklung hinter sich gebracht. Das Wetter war schlecht. Ich bin hingegangen und habe gelernt, die Maschine zu benutzen bei schlechtem Wetter, indem man sie einfach wie ein Schattentheater verwendet. Ich habe die Maschine in den Himmel reingehalten und habe die Objekte einfach durch den Himmel fahren lassen und dann hat sich einfach ein Schattenriss ergeben und das sieht bescheuert gut aus, das sieht hammerhaft gut aus. Ne? Und das sind alles, das doch, und da wäre ich doch ein Depp, wenn ich, und das ist jetzt gerade soweit. Und um die Geschichte, jetzt der letzte große Satz, wie kam es zu all dem? Und wie schön ist die Geschichte ausgegangen? Ich habe in 1995 einen Film gedreht, Now What? Ich bin damit gut zu Rande gekommen. Der Film wurde nicht berühmt, aber ich wurde reich, zumindest zeitweise. Und den habe ich in San Francisco gedreht mit einem jungen Mann. Und der hat während der Dreharbeiten gesagt, es war ein Doku-Film, ich will nicht mehr, ihr seid mir zu nah. Lauft mir hinterher, während ich in die Embassy gehe und wenn ich meine Probleme löse, kommt ihr mit eurem Objektiv und Angel guckt da zu. Und filmt mir hinterher. Und dann habe ich gesagt, wir brechen ab, den Film abgebrochen und ich erlaube mir oder ich verspreche dir, dass wir die Arbeit auf einem anderen Medium fortsetzen. Konkreter Anlass für die Suche nach diesem Medium. Da habe ich angefangen, Nipco und Schallplatte zu vermischen. Mit Schallplatte konnte ich schon ein bisschen. Habe das Filmen abgehakt, geschmissen. Habe dann aber noch einen hessischen Filmpreis für diesen Film bekommen. Der Produzent wollte ihn nicht haben. Ich habe kurzfristig vorher die Rechte zurückgekauft gehabt. Pandora hatte die Rechte. Und hatte dann plötzlich das Geld, was ich als Filmemacher nicht habe. Da kriege ich immer so ein Läpplein, da steht der Name drauf. Produzent kriegt das Geld. Ich war dann plötzlich wieder Produzent und das hat mich in die wunderbare Lage versetzt, diese Maschine in 5 Jahren zu bauen, weil ich nämlich einfach Kohle hatte. Und was wird sein in 10 Jahren? Ich bin dann wieder Filmemacher, ganz klar. Also, ich war in jedem Kinoabend. Ich habe das einmal gesehen, dann habe nicht mehr in dieses Programm geguckt. Die Doku-Kinoabend war toll, war toll. Film ist eine feine Sache und ich bin auch ein bisschen erwachsener geworden, nicht mehr so revolutionär gesonnen. Ich bin ein bisschen friedlicher und ich habe mittlerweile eingesehen, dass auch Film eine gute Sache ist. Auch mit moderner Technik. Und dass man damit Geschichten erzählen kann. Und ich glaube, ich will wieder mal Geschichten erzählen, auch wieder lügen dürfen. Ich bin ein guter Manipulateur. Ich kann ich kann da raussaugen und das nutzen, dieses Ding. Das heißt, es kommt eine andere Technik für Sie. Ja, ich gehe wieder ins, ja, ob das dann analog? Moderne, das wird eine Frage der Kosten sein. Mhm. Wer kann sich das noch leisten? Ich werde wahrscheinlich nicht in den Genuss kommen. Vielleicht 16 mm, wer weiß, ob es das noch gibt. Aber digital ist billiger. Digital ist natürlich billiger, ja. Und digital, ist das nicht eine Gemeinheit? Den jungen Leuten, die ins Kino gehen, werden ja innerhalb von Jahren hat man ja das geschafft, TV-Qualität zur Kinoqualität zu erheben. Und sie gehen ins Kino und wissen gar nicht mehr allein, was ein 16 mm Schwarz-Weiß-Film für Energien hat im Vergleich zum besten. Na gut, heute gibt's zu einem TV-formatigen Film, also wie in der Consumer benutzt. Ja, also diese was die kleinen, Dynamik angeht. Was alles angeht, also die Tiefe, die Schärfe, die Brillanz. Helligkeitsumfang. Und das ist aber wegrationalisiert worden und die Leute wissen es nicht mehr. Das ist ja der Witz, dass die nicht das vermissen, sondern dass sie es nicht mehr, sie wissen es ja gar nicht. Der Status quo ist jetzt digital. Ja. Na gut, jetzt kommt der High Definition. Ich habe ein paar Sachen gesehen hier auf Documenta. Gebe ich zu, wenn da ist einfach, da können Sie Bartstoppeln zählen, da bleibt nichts übrig. Aber der Dynamikumfang von der Helligkeit, der ist nicht wesentlich besser geworden, ne? Das ist, nein, das ist nicht schlecht. Da war analog erheblich besser. Ja, gucken Sie sich meinen 16 mm, ich sag's Ihnen, 16 mm und unabhängig von der Qualität, das geht ja gar nicht. Machen Sie mal einen Super 8 auf ich habe so aufgeblasen, also ich habe sehr viel Erfahrung mit analogen. Und durch meinen ehemaligen Professor, der hatte so ganze Maschinen und hat die sich auch bewahrt. Und ich konnte die gut bedienen, also wie man ein Blow-Up macht, ja. Von einem Super 835er Blow-Up machen, das sieht aus wie, da können Sie reinsetzen, da gehen Sie da einfach herrlich. Ja. Und was werden Sie dann für Geschichten erzählen? Ich meine, das ist ja die Technik. Das andere ist ja auch, wenn Sie sagen, Sie haben einfach einen schönen Stil zu erzählen, Sie können verführen und manipulieren, was sind das denn dann für Geschichten? Ach. Also ich muss Ihnen gestehen, die Liebe reizt mich schon. Wie ist das jetzt pathetisch? Nein, aber weil die Dame jetzt auch wieder warten muss. Auch im Film. Es ist ein nimmer müdes Thema. Nein, also Dokumentation mag ich nicht mehr machen. Da habe ich abgeschlossen mit. Da bin ich der Meinung, wenn ich den Weg nochmal gehe, dann will ich ihn auch mit der Konsequenz gehen dürfen, dass ich dann auch nicht mehr jemandem was schuldig bin. Ein Dokumentarist sollte immer jemandem, und wenn es sich selber ist, was schuldig sein, nämlich eine ganz bestimmte Meinung, einen ganz bestimmten Blick, ein ganz bestimmtes Thema. Und ich wünsche jedem, der Doku macht, dass er danach keinen mehr macht, eigentlich. Weil wenn man einen Doku-Film macht, der einem das Herz richtig zum Kochen gebracht hat, dann geht danach nichts mehr, meiner Meinung nach. Wer dann zum nächsten Thema hüpft, da tut es mir immer leid, kann ein toller Film sein, aber das tut es mir immer leid, da denke ich mir immer, hätt's doch gelassen. Das ist ganz Schwachsinn, was ich sage, schon die Lebensökonomie erwartet von jemandem, dass einer weitermacht, natürlich, aber ich möchte gern nur diesen einen gemacht haben und alles andere nur mir treu sein, und dann ist auch, dann kriege ich auch mein Publikum und dann, ja. Authentizität. Authentizität. Ja. Ihr hört die Sendung Wörthersee auf Radio Flora mit einem Interview mit dem Medienkünstler Norbert Schliebe. Das Interview führte Typ O, den ihr im Internet besuchen könnt unter www.blogmich.de/provisorium. Die Sendung ist unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Näheres hierzu sowie weiterführende Links unter www.wörthersee.ch.vu. Und das war's für mich. Das war die allerletzte Wörthersee-Sendung. Ab dem nächsten Monat gibt es an dieser Stelle etwas anderes. Lasst euch überraschen. Ich werde euch aber bei Radio Flora erhalten bleiben und bedanke mich bei allen Hörern und Freunden der Sendung und natürlich allen Studiogästen, die hier zu Gast gewesen sind und selbstverständlich bei Wiebke Eimes, die sich die Sendung damals mit mir zusammen ausgedacht hat. Mein Name ist Fabian Kösters. Ich sage Tschüss und wünsche noch einen schönen Restsonntag. Macht's gut.